so tief in schönen Augen und strahlen sie auch noch so blau. Du suchst nur eine kleine Freundin und plötzlich hast du eine Frau. Ich rate dir, bleibe Junggeselle und merk dir dieses Lied genau. Schau nie zu tief in schöne Augen, wozu brauchst du schon eine Frau?